im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt Autos. Wer von euch hatte schon mal einen schweren Autounfall verursacht oder vielleicht seid ihr Opfer eines Verkehrsunfalls, Autounfalls geworden? Wer unter euch hat ein Auto zum Fetisch? Wer von euch hat schon extremen, ungewöhnlichen Sex im Auto oder mit dem Auto erlebt? Wer hat verrückte Geschichten mit einem Auto erlebt oder ganz besondere Touren gemacht? Oder wer von euch hasst Autos? Also wir können uns rundherum über das Thema Autos unterhalten. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir alles werdet erzählen. Ihr könnt anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. So, wir fangen an mit dem Thema Autos und André. André ist 21. Guten Morgen, André. Guten Morgen, Domian. Hallo, André. Du hast zum Thema Autos angerufen. Warum? Ja, und zwar, ich habe durch mein Auto meine Freundin verloren. Mhm. Das ist eine komische Geschichte. Wir waren feiern. Wir sind mit meinem Auto zu einer Feier gefahren und hatten die beste Freundin von meiner Freundin auch noch dabei. Mhm. Ja, sind feiern gegangen, haben alle gut einen getrunken. So, ich wollte das Auto da stehen lassen. Und wir kamen hinterher auf die Idee, ja komm, wir hatten beide Lust auf Sex, meine Freundin und ich. Ja, dann haben wir uns gedacht, ja komm, okay, mein Auto steht hier vorne, lass uns reingehen. Mhm. Ja. Du hattest aber auch was getrunken. Ich hatte getrunken, ja. Ja, okay. Also ich wollte auch nicht mit dem Auto fahren, also das stand von Anfang an fest, ich lasse das stehen. Wollten wir losgehen, es ist uns eingefallen, ach ja, die Freundin ist ja noch dabei, was machen wir jetzt? Mhm. Ja, dann hat meine Freundin mit ihr gesprochen, ja, sag mal, willst du nicht mitkommen? Ja, dann meine Freundin kam dann zu mir, ja, sag mal, wie sieht das aus, kann sie mitkommen? Ich so, ja, von mir aus, ich habe nichts dagegen. Ne? Mhm. Ja, dann ist sie mitgekommen, es ist ja alle zu dritt, dann quasi mein Auto. Was für ein Auto war das? Ein Toyota Supra. Okay. MK4. Mhm. Ja, da war aber in dem Wagen war schon sehr viel Liebe reingesteckt, also sehr viel Liebe, Zeit, Arbeit, also volles Sprung, der war echt ordentlich aufgetunt. Mhm. Und so wie das Schicksal jetzt dann wollte, sind wir dann da reingegangen, hatten Sex und alle drei, mhm. Ja, die zu dritt, ja. Und die Freundin von meiner Freundin hatte anscheinend ein wenig zu viel getrunken. Sag's nicht. Ja. Hat sie. Hat dann in mein Auto rein. Gekotzt, das gut, ja. Oh und Gott, das ist natürlich für einen Autoliebhaber der Horror schlechthin. Ich bin rot angelaufen. Also Sex war zum Glück schon vorbei. Wir wollten uns gerade anziehen. Ich bin rot. Ich war so aus. Ich habe das erst gar nicht realisiert. Wo genau hat sie denn hin? Ja, hinten schön über die Rückbank. Ja. Also über die hintere Sitzreihe. Ja, und also ich hatte zwei oder drei Wochen davor habe ich den noch schön überziehen lassen, mit Leder. Mhm. Ich meine, das ist zwar Leder, das lässt sich eigentlich auswaschen, nur das ging für mich gar nicht. Ich habe sie dann rausgeschmissen, gesagt, dass er sie zu das Land gewinnt. Mhm. Ich war richtig sauer. Mhm. Ja, wodurch meine Freundin dann, die hat das gar nicht. Also die meinte so, du kannst doch nicht meine beste Freundin rausschmeißen, das kannst du nicht machen. Ich so, die hat mein Auto voll gekotzt. Ach, die fand das übertrieben, wie du reagiert hast. Aber um einiges. Ja, und die ist dann kurze Zeit später dann auch rausgerannt, ja, ihrer Freundin hinterher. Mhm. Und ich stand dann da, die meinte dann so, ja, und dann hinterher habe ich eine SMS bekommen, ja, ist vorbei. Ach. Sie hat keine Lust mehr darauf. Dass ich mich nur um mein Auto kümmere und mein Auto ist hier. Aber André, dann war das doch wahrscheinlich der I-Punkt auf viele andere Geschichten. Die war wahrscheinlich schon generell ziemlich angesickt, dass du dich so viel um dein Auto kümmerst. Und dann ja, noch diese Geschichte jetzt drauf. Ja, ja, wir hatten, das war, also es war immer ein Streitpunkt, weil ich bin halt oft und sehr viel auch nach der Arbeit in meiner Garage und bin am Schrauben, weil ich da echt gut bei abschalten kann. Mhm. Aber wie lange warst du mit der Freundin zusammen gewesen? Anderthalb Jahre. Und danach war dann definitiv Schluss? Ja, also es war, das ist jetzt vor 3 Wochen, dass das passiert. Ach so, so frisch noch. Ja, ja, und ich meine, ich bereue das ein bisschen, dass ich die rausgeschmissen habe, aber das ging einfach, also die Freundin, weil hast du den, ja, hast du den Geruch aus dem Auto? Ich habe alles rausbekommen, ja. Ich habe zum Glück einen Kumpel, der arbeitet in der Waschstraße und der hat mir das Auto dann schön aufbereitet, aber ich habe das Auto, also bei mir selber, ich habe mich davor total geekelt und weil ich meinem Auto sowas, also ich will meinem Auto sowas nicht zumuten. Ich verstehe. Und ja, direkt hinten neu überziehen lassen. Ach so. Mit neuem Leder. Sag knapp mal. 1000 Euro. Wie viel? Knapp 1000 Euro. Boah. Ja. Das war ein teurer Sex, den du da hattest. Ja, aber wir haben billiger gewesen. Allerdings. Apropos Sex, das ist ja nun gerade nicht so bequem, das ist ja auch kein Riesenauto. Wie hat das funktioniert? Drei Leute Sex in dem Auto, wie habt ihr das gemacht? Es war, also kompliziert war es auf jeden Fall, aber es hat geklappt. Ich meine, wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann wird man einfallsreich. Ja, wir haben natürlich die beiden Vordersitze komplett nach vorne geschoben. Mhm. Und haben uns dann da hinten irgendwie reingequetscht. Ach so. Aber es hat gepasst. Es hat gepasst. Ihr wart alle drei quasi auf der Hinterbank dann? Ja, also die beste Freundin saß am Anfang hatten wir die nach vorne und dann saß sie ja vorne in so einem kleinen Zwischenraum quasi. Mhm. Ja, und dann hinterher kam sie dann auch noch nach hinten, aber es hat gepasst. War das nicht komisch? War das für dich nicht komisch? Das war die beste Freundin deiner Freundin, die du wahrscheinlich schon auch oft so erlebt hast im Alltag und dann plötzlich mit ihr Sex zu machen? Es war ein komisches Gefühl, ja, das schon. Aber wie gesagt, also unter Alkoholeinfluss hat mich das wenig interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wir hatten alle unseren Spaß, nur am Ende hin war ich der Leidtragende. Hast du die denn vorher auch schon ein bisschen scharf gefunden, die Freundin? Ja, was heißt schau, ja, kann man so nicht sagen. Ich meine, das ist ein hübsches Mädchen, also. Ja, also hättest du sie nicht von der Bettkante gestoßen. Nö, dann machst du. Wie war denn das denn eigentlich da in der Nacht? Der Sex war vorbei, die hat gekotzt. Ja. Du warst außer dir, dann ist deine Freundin, du hast die weg rausgeschmissen, die Freundin war dann irgendwann auch weg, du warst besoffen und konntest nicht fahren. Was ist denn an dem Abend da noch mit dem Auto passiert? Hast du dich da noch ein bisschen drum gekümmert und hast das Gröbste weggemacht oder wie lief das? Das Gröbste, ja, ich habe das Gröbste weggemacht. Ich hatte zum Glück habe ich da so einen Eimer drin, da sind halt ein paar Putzlappen und allen Scheiß drin. Mhm. Ja, dann bin ich reingegangen in den Laden mit diesem Putzeimer, habe mir Wasser geholt und bin dann reingegangen ins Auto und habe das großmögliche halt rausgeholt und damit Parfüm drin rumgespült. Ja, ging natürlich nicht so wirklich weg, aber ich war erstmal für den Anfang ein bisschen beruhigt. Verstehe. Aber das war für mich das einer der schlimmsten Sachen, die ich jemals erlebt habe. Weil mein Auto geht mir echt, also es ist mir echt sehr, sehr wichtig. Hast du die Hoffnung, dass du deine Freundin zurück vielleicht doch wieder bekommst? Also die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Sagen wir es mal so. Ich hoffe schon, weil ich liebe die Person, also meine Freundin, ich liebe die immer noch, also... Ja, aber die hat offensichtlich große Probleme damit, dass du so ein Autonarr bist. Ja. Und ein Autonarr wirst du bleiben. Ja, das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft. Mhm. Und ich bin fast auf jedem Event. Und das ist einfach, es macht so viel Spaß, allein die Community und die ganzen Leute, angefangen vom Roller bis wirklich zum Motorrad und wie viel Geld hast du schon in das Auto reingesteckt? In das, also mit dem Auto selber? Oder nee, nur reingesteckt. Boah, das ist viel. Also ich schätze mal knapp 10.000. Und wie viel hat das Auto gekostet, als du es gekauft hast? 13.000. Das ist ein Baujahr 95. Mhm. Also es ist bekannt durch die Filmreihe Too Fast and Furious. Mhm. Und also es ist ein absolut geiles Auto. Es hat Standard 330 PS und ich habe es jetzt auf knapp 700. Also es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. Das ist schon dein Traumauto dann, ne? Es ist mein Traumauto. Also kann ich mir jedem empfehlen, wirklich. Also ich leide mit dir bei der Vorstellung, dass da jemand sich übergeben hat in dem Auto. Das stelle ich mir auch sehr schlimm und sehr schwer vor. André, danke für die Geschichte und vielleicht klappt es ja doch mit der Freundin, obwohl ich ein bisschen skeptisch bin, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht habe ich ja das Glück, dass sie jetzt zugehört hat und vielleicht dann hast du das ja gehört, dass ich sie immer noch liebe und dass ich sie wieder haben möchte und dass sie mir verzeiht. Ja, das wäre doch toll, wenn sie zugehört hätte. André, danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Gerne. Tschüss. Jo, tschüss. So. 0800 220 50 50. Unser Thema Autos. Ich möchte mich gerne mit euch rund um Autos unterhalten. Was bedeutet euch euer Auto? Was habt ihr mit einem Auto, wegen eines Autos schon erlebt und so weiter? Hier ist Enduro. Enduro ist 33. Guten Morgen. Hallo, hallo. Enduro. Ich bin aus Berlin. Aus Berlin, sehr schön. Genau. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Du hast dich auch zum Thema Auto gemeldet. Was ist der Grund genau bei dir? Bei mir ist der Grund, dass ich auf Autos stehe, dass ich Autos liebe und auch Sex mit Autos habe. Ah, du bist ein Objektsexueller. Ja, mega viel, genau. Da haben wir ja hier in der Sendung auch schon öfters mit Leuten gesprochen, die so gepolt sind. Also du hast ein erotisches, sexuelles Verhältnis zu deinem Auto. Nicht jetzt zu meinem Auto, derzeit bin ich mit dem Motorrad verheiratet oder mit dem Motorrad zusammen. Ich hatte auch zuvor ein Auto und ich kenne natürlich einige Leute, mit dessen Autos ich dann schon so meine kleine Abenteuer erleben kann. Du bist mit einem Motorrad. Du bist mit einem Motorrad verheiratet. Ja, wir leben zusammen in einer Wohnung, genau. Was ist das für ein Motorrad? Leichenheizer. Das ist ein Motocross-Bike. Und ihr lebt zusammen in der Wohnung? Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Erzähl mal so ein bisschen, wie du mit dem Motorrad, das steht ja in deiner Wohnung, wie du mit dem lebst. Was machst du mit dem alles? Wie geht das so vor sich? Ja, das ist, im Grunde genommen muss man sich das vorstellen wie eine normale Beziehung, nur dass es eben ein Motorrad ist. Er steht neben meinem Autobett oder liegt dann eben auf meinen Matratzen. Autobett? Ich arbeite von zu Hause aus. Was ist ein Autobett? Was ist das? Ist ein Autobett, ein Bett in Form eines Autos. Ach so, verstehe. Okay. Genau. Und daneben steht. Ich eigentlich ursprünglich für Kinder herbestellt, aber das ist mir eigentlich ziemlich gleich. Ich liebe mein Autobett und bleibe bei meinem Autobett. Enduro, ich höre gerade, wir haben ein Bild von deinem Motorrad. Ich bin ganz gespannt. Ja. Ah ja, also was ich jetzt erkennen kann, ist so ein Motocross-Motorrad. Recht genau. Fettes Ding. Und da im Hintergrund sieht man auch mein Autobett. Man sieht ein Autobett und man sieht vor allen Dingen dich. Ja. Ich kann dich auch so ein bisschen sehen. So, das Motorrad hat einen Namen. Lightning heißt er, genau. Wie heißt er? Lightning McQueen. Lightning, benannt nach Lightning McQueen von Cars. Ah, verstehe. Weil ich ja auch so eine Schwäche für sprechende, lebende Autos habe. Das fing schon mit Kit an, von Knight Rider. Ja. Dann kam ja Transformers, dann kam Cars. Jetzt gibt's Planes mit sprechenden Flugzeugen. Da bin ich absolut verrückt danach. Was sprichst du? Verstehe, was sprichst du mit deinem Motorrad? Über was? Na, über mein alltägliches Leben. Ich lese ihm öfters mal was vor, was man halt so spricht. Ich arbeite von zu Hause aus, dann erzähle ich ihm, was ich arbeite. Aber ich quatsche jetzt das Motorrad nicht kontinuierlich zu, aber ich führe schon eine gewisse Form von Kommunikation. Gibt es auf jeden Fall mit dem Motorrad, das ist klar. Aber das gibt es natürlich auch mit Autos. Ich treibe mich auch gerne in meinen Garagen rum. Und sitze halt zwischen Autos. Ich fühle mich zwischen Autos absolut geborgen und wohl und bin glücklich bei Autos. Mir ist das Thema ja recht vertraut, die Objektsexualität. Viele Leute kennen das nicht und die denken dann immer noch, wenn die das zum ersten Mal hören, hat ja noch alle Tassen im Schrank, was redet der da? Deswegen musst du es noch ein bisschen mehr erklären. Das Motorrad ist ja ein toter Gegenstand. Wie kann man einen toten Gegenstand lieben oder gar damit verheiratet sein? Man kann es einfach. Es ist eine Gefühlssache. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die dagegen reden, aber wenn ich es doch liebe und damit glücklich bin, warum soll ich es dann nicht tun? Ich finde es erotisch. Was liebst du an dem Motorrad? Ich bin gerne seine Form, seine Schönheit, sein Geruch, seine Reifen, sein Motor. Es ist schön, auf ihm drauf zu sitzen im Sommer, wenn es dann wieder einigermaßen geht, dann fahren wir auch mal nach Brandenburg auf eine Motocross-Strecke und. Aber es geht dann ja immer. Es geht ja immer um die Äußerlichkeiten dann. Es gibt ja keinen Charakter wie ein Mensch. Ein Mensch hat ja innere Werte, was man sagt. Naja, ein Motorrad und ein Auto hat einen Fahrcharakter, will ich mal sagen. Ja, stimmt. Also das gibt's auf jeden Fall. Aber meine Liebe ist groß genug für uns beide und mir war es schon immer wichtiger, Liebe zu geben, als diese zu empfangen. Lass uns über die Sexualität sprechen. Welche Sexualität hast du mit diesem Motorrad? Eigentlich eine ganz normale Sexualität. Also mein Motorrad hat einen Auspuff und da komme ich ganz gut dran. Und wenn es steht, kann man das ganz geschickt von hinten beglücken. Also kein Thema. Das heißt, du penetrierst den Auspuff? Genau, so kann man das. Und hast einen Orgasmus in dem Auspuff? Ja, das ist extra so auch hergerichtet, dass es funktioniert, Streichelst du das Motorrad auch? Oh ja, klar. Ja. Ich Also ich schlafe ja auch neben dem Motorrad, ich streiche seine Reifen, sein Motörchen, mhm. den Auspuff, alles. Nun kriegst du ja, und das befremdet ja sehr viele Menschen, du kriegst ja von einem Gegenstand, kriegst du ja überhaupt nichts zurück. Ein Tier das zum Beispiel seine Schönheit, seine Ästhetik, seine Gerüche, was man mit seinem Fahrzeug erleben kann, also da kriegt man sehr viel zurück. Na gut, das sind ja so zufällige Äußerlichkeiten, die dann zurückkommen, aber keine aktive Sache, keine... Ja, aber das brauche ich nicht. Ich brauche das einfach nicht. Ich brauche keinen Partner, der mich kontinuierlich zuquatscht oder mit dem ich mich rumschreien kann. Ich bin eher mehr so ein Harmoniemensch und ich mag auch gerne Ruhe und... Du bist 33 Jahre, habe ich gerade gesagt. Wie, genau. Seit wann weißt du oder hast du das gemerkt, dass du auf Objekte stehst? Aber das ist ein schleichender Prozess. Also als Kind hatte ich schon immer gerne meine Autos und meine Spielzeugautos und saß gerne in Autos. Oder wenn man mich mal als Kind auf dem Motorrad draufgesetzt hat, war ich natürlich immer super glücklich. Mhm. Und das ergab sich dann so im Laufe der Zeit, hat sich das halt immer mehr potenziert und wurde immer stärker. Und ich habe es natürlich auch mal mit einer Freundin probiert, hatte auch mal einen Freund. Waren alles liebe, nette Menschen, die kenne ich heute immer noch, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Ich mag sie auch total gerne. Das wollte ich gerade fragen. Du kannst wahrscheinlich gar nicht sagen, ob du hetero, bi oder schwul bist. Das ist eine ganz andere Sache. Objekto-gay. Genau, so nennt man das. Das heißt, das Motorrad siehst du weder männlich noch weiblich, oder? Nee, es ist männlich. Autos und Motorräder sind bei mir männlich. Ach, die sind männlich. Ach so. Ja, weil mir fällt schwer beim Motocross-Bike mit diesen stark profilierten Reifen da jetzt irgendwie was weiblich-feminines zu sehen. Und mein Traumauto ist ja der Camaro, Chevrolet Camaro. Und ich finde das Auto ein bisschen peinster. Ja, großartig. Großartiges Auto. Ich Bumblebee, oh, ich liebe ihn total. Achso, das ist dein Traumauto. Das heißt, du würdest, das ist ein Traum von dir, dir irgendwann ein Camaro zuzulegen. Genau, aber dazu muss ich natürlich erstmal meine Wohnsituation ändern, weil ich bekomme ihn ja nicht in die Wohnung rein. Und einfach ein ganz einfacher Vergleich. Stell dir vor, du bist mit deiner Freundin oder Freund zusammen, du liegst zu Hause in einer schönen warmen Wohnung, das Auto steht draußen auf der Straße und ich wohne ja in Berlin, hier werden Autos zerkratzt, Autos angezündet. Ja, ja. Hier steht in der Nähe ein Porsche, der hat jedes Mal neue Kratzer und damit könnte ich einfach nicht leben. Das heißt, ich müsste ins Karloff ziehen oder so, aber das Karloff, das kostet etwa 1,1 Millionen. Also Karloff sind, das gibt es in Berlin, dass man das Auto dann mit einer Hebebühne mit in die Wohnung nehmen kann, quasi. Genau. Damit ist dann genau. Das ist ein Kreuzberg. Ist das. Genau, und Kreuzberg ist das. Wenn jetzt dieses Auto irgendwann kommt, was kostet das? Weißt du was? 45.000 Euro etwa in der Standardausstattung, aber ich hätte gern dann den Transformer Edition, das ist dieser Bumblebee. Okay. Dieser gelb-schwarze Camaro, also mit den schwarzen Rennstreifen. Der kostet natürlich ein bisschen mehr, dann will ich den natürlich auch noch ein bisschen tunen und aufbauen, also ich schätze mal so zwischen 90.000 bis 120.000 Euro. So viel kommt dazu noch. Naja, bis der richtig zum Transformer wird. Okay, nehmen wir an, du hast das Bombenauto, das für 100.000 Euro dann neu erstanden. Ja. Was wird denn dann mit deinem armen, süßen Motorrad? Wir führen dann eine Dreierbeziehung. Ach so, das also geht. Ich trenne das. Motorrad ist Motorrad, Auto ist Auto. Man kann diese Werte, die es in der zwischenmenschlichen, also in der humanen Beziehung gibt, die kann man jetzt nicht auf so eine Objektbeziehung draufpacken, will ich mal so sagen. Weißt du, was ich bei dir toll finde, Enduro? Dass du das mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit erzählst. Für mich ist das selbstverständlich, weil ich einfach so aufgewachsen bin. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Man kriegt das ja nicht vorgelebt, so etwas. Das muss man sich alles selbst erschaffen. Genau, ganz klar. Warst du nie irgendwann, gab es keine Phase, wo du irritiert warst und nicht wusstest, wer bin ich, was will ich? Natürlich, das bin ich bis heute noch, aber ich bin ein aufgeschlossener, kreativer, intelligenter Mensch. Ich kann nachdenken, ich kann reflektieren, ich kann andere Menschen beobachten und ich bin ja jetzt nun auch nicht der einzigste Mensch auf der Welt, der jetzt eine Beziehung zu seinem Auto hat. Da gibt es ja einige auch. Aber die haben mich natürlich auch irgendwo inspiriert, mit denen bin ich auch in Kontakt und da teilt man natürlich seine Erfahrungen auch aus. Ja, wer weiß das in deinem Umfeld? Alle. Alle? Ja, ich habe ja eine Band, ich schreibe ja meistens teils Lieder über Autos, komponiere Songs für Autos, schreibe Autogedichte, ich habe eine Webseite, ich habe eine Facebook-Seite. Okay, was sagt denn so das weitere, vielleicht auch etwas weitere bekannten Umfeld? Wie reagieren die auf diese Sonderbarkeit? Die finden das eigentlich cool. ich meine, es ist ja weder was Verbotenes noch was Straffälliges. Nein, natürlich. Es ist total harmlos. Es ist ja nicht mal ein anderer Mensch mit involviert. Es ist ja eine Sache zwischen mir und meinem Auto oder meinem Motorrad. Es gibt niemanden, der sich über dich lustig macht. Es gibt Leute, die sich darüber lustig machen, aber die sollten erst mal über sich selbst reflektieren und sich mal ihre eigenen Beziehungen angucken. Also da bin ich stark genug dafür, um da drüber zu stehen. Also eine gewisse Art von Erhabenheit habe ich da natürlich auch entwickelt. Sehr schön, sehr schön. Leben deine Eltern noch? Ja. Hast du Kontakt zu den Eltern? Ach so, meine Mutter ist tot und mein Vater, zu dem habe ich Kontakt. Den habe ich damals erklärt, als ich mich verlobt habe mit dem Motorrad. Da fand das etwas merkwürdig, ist ja auch schon etwas länger her. Dann habe ich ja das Motorrad in der Zeremonie geheiratet, da habe ich ihm dann halt eben auch Bilder zukommen lassen. Und was sagt er? Er wohnt in Süddeutschland, ich wohne in Berlin. Ja, und was sagt er? Und ja, findet er jetzt in Ordnung, muss er sich halt mit abfinden. Jetzt sag mir doch mal bitte, okay, er findet das in Ordnung und muss sich damit abfinden. Also genau. Er hat sich nicht von dir abgewandt deshalb. Ach nee, also ich war früher mal Punk und Grufti, der kennt mich mit grünen, bunten Haaren, der Junge ist eh ein bisschen schräg, wird er denken. Genau. Jetzt erklär mir doch bitte noch zum Schluss, wie heiratet man ein Motorrad? Oh, das war eine, so eine Zeremonie, so eine mit Mittelaltermusik untermalt, dann haben wir unsere Silber-Ferraris, ich habe mir extra so silberne Ferraris besorgt, er hat seinen bekommen, ich habe meinen bekommen, weil Ehringe fand ich jetzt nicht so passend. Ja. Silber-Ferraris als Ring oder wie? Nee, als Anhänger. Okay. Waren da andere Leute auch bei der Zeremonie? Bei der offiziellen Zeremonie nicht, aber danach schon, ja. Also es war ein bisschen pathetisch und war auch ein bisschen, ich will manchmal ein bisschen dramatisch und da wollte ich das jetzt keinem zumuten, aber danach habe ich dann Leute eingeladen, die kamen dann haben wir das natürlich nachgefeiert. Aber diese Zeremonie, die wollte ich mit mir und meinem Motorrad alleine durchleben, weil das für mich ein sehr intensiver, intimer Akt war. Und es war schon immer mein Traum und mein Wunsch, mit einem Fahrzeugfahrrad zu sein, weil das einfach ein Ausdruck der Zenitiert und Friede. Genau. Jetzt frage ich dich etwas, was niemals eintreten darf. Aber ich frage es trotzdem mal, was mir gerade so in den Kopf kommt. Du fährst mit dem Motorrad ja raus ins schöne Brandenburg, wie du gerade gesagt hast. Wenn jetzt irgendwann, wir wollen hoffen, dass es nie passiert, irgendwann mal ein Unfall passieren sollte und dieses Motorrad ist richtig schrottreif, kaputt. Was wäre das für dich? Naja, das wäre schon quasi ein Untergang für mich. Das wäre genau das Gleiche, wie wenn deine Freundin oder deine Freundin stirbt. Da gibt es für mich, auf meiner Gefühlsebene gibt es da keinen Unterschied. Wirklich, kann man das so hochhängen? Für mich schon. Ich kann das ja nur aus meiner Warte aussehen. Also für dich ist das wirklich... Andere würden das vielleicht nicht verstehen können, aber... Für dich steht es wirklich auf der Ebene eines Menschen. Für mich stehen Autos auf derselben Ebene wie Menschen. Wenn ein Autounfall passiert, tun mir die Menschen genauso wie das Auto auch genauso leid. Ja, klar. Gut. Das müssen wir jetzt einfach mal so akzeptieren, wenn du das für dich so siehst. Dann muss man akzeptieren, ob man will oder nicht. Für mich ist es so. Vielleicht ist es auch für dich sehr förderlich, dass du in Berlin lebst. Wenn du irgendwo auf dem Land leben würdest, wäre es vielleicht nicht so einfach, so locker mit der ganzen Sache umzugehen. Deswegen lebe ich in Berlin und deswegen arbeite ich hier in Berlin. Und darf ich zum Schluss noch fragen, was du arbeitest, was du beruflich machst? Ich bin Computergrafiker in einer kleinen Werbeagentur. Ah ja, okay. Enduro. Und das sind sowieso lauter kreative und schrille Menschen. Natürlich, ja. Alles kein Thema. Ich danke dir sehr herzlich, dass du uns so darf schön... Darf ich noch eins sagen? Ja, gerne. Darf ich noch kurz eins sagen? Ich möchte nur noch eins sagen, dass man wirklich auch mit einer Objektliebe glücklich werden kann, dass man darin sein Glück finden kann und dass es keine Schande ist, dazu zu stehen. Und es ist einfach auch wunderschön. Ja, also... Das kommt mir jedem empfehlen. Na gut, da muss man schon so gepolt sein, sonst kommt man da nicht mit. Ja, man kann ja auch keinen überreden, der heterosexuell schwul zu werden. Genau. Ja, du, vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns so schön alles erzählt hast aus deinem Leben. Und herzliche Grüße an deinen verheirateten Motormann. Nein, genau, Motormann kann man nicht sagen. An dein verheiratetes, an das Motor, mit dem du verheiratet bist. Ja, so mein kleiner Lightning. Ja, ganz genau. Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Ahoi. Seht ihr, eigentlich ist das doch eine tolle Zeit, in der wir leben, dass solche Dinge irgendwie so normal geworden sind. Wenn ich mich so zurückerinnere, wenn uns das jemand vor 30 Jahren beispielsweise erzählt hätte, dann wäre der eingeliefert worden in die Klinik. So redet man ganz normal über Objektsexualität. Es ist eine ganz kleine Facette menschlicher Sexualität Und wenn wir 99% das auch nicht nachvollziehen können, so what? Es ist halt so, wenn er damit glücklich wird, dann soll er es machen. Er hat es ja sehr schön erklärt, er schadet ja niemandem damit. Und wenn er froh ist, dann ist das sein Ding. Anna ist hier. Anna ist 25. Guten Morgen, Anna. Hallo, Domian. Wie fandst du das denn gerade von Enduro? Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe jetzt im Fernsehen über diese Objektsexualität, sagt man dazu, oder? Genau, so nennt man das, ja. Ja, habe ich jetzt schon öfter was gesehen, für mich unvorstellbar. Also ich bin jetzt im Gegensatz zu hier Mr. Enduro eigentlich ziemlich langweilig. Daher, also ich weiß jetzt nicht wirklich, was dazu sagen. Wenn er mag, wie er gesagt hat, er schadet niemandem damit und mein Gott. Okay, du könntest kein Motorrad heiraten. Ich könnte nicht mal ein Motorrad fahren. Gut, dann kommen wir jetzt genau zu dir, weswegen du angerufen hast zum Thema Autos. Ja, also eigentlich jetzt, wie gesagt, im Vergleich zu meinem Vorredner relativ unspektakulär, aber ich habe heute ein bisschen gelitten, denn mir ist so, ja, der Standard der Horror unter den Autofahrern passiert. Ich bin nach Feierabend auf meinen gewohnten Parkplatz, hab geparkt, bin nach Hause gegangen. Mhm. Irgendwann klingelt bei mir an der Tür, man empfiehlt mir mal dringend runterzukommen. Mhm. Ich eil runter und hab vergessen, meine Handbremse anzuziehen. Ach du lieber Gott. So ist es. Sprich, und, ich bin. Und es stand am Hang so ein bisschen? Weiß ich nicht. Also so jetzt war nicht komplett eben, aber jetzt auch nicht wirklich irgendwas, was ich als Hang bezeichnen würde. Na gut, aber du wohnst da ja. Du weißt ja, ob es da so ein bisschen angeschrägt ist. Aber so echt wirklich minimal. Also ich würde nicht sagen, es ist ein Berg. Ich würde nicht sagen, es ist ein Hang, aber es ist auch nicht komplett eben. Und du hattest auch keinen Gang drin? Ich habe natürlich auch keinen Gang drin, weil ich habe nämlich in der Fahrschule, hier Gruß an Rudi, danke Rudi, habe ich gelernt, Leerlauf, Handbremse. Leerlauf habe ich gemacht, Handbremse habe ich vergessen. So, und was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe, wie gesagt, diesen Klingler bekommen, bin runtergeeilt. Mein Auto ist eben mehrere hundert Meter nach hinten gerollt und hat sich schön um eine Laterne gewickelt. Mm, das heißt ein erheblicher Schaden. Ein erheblicher Schaden, aber... Aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Es ist niemand zu Schaden gekommen, das wollte ich gerade sagen. Es war eigentlich Glück im Unglück, weil diese Laterne hat mich eigentlich davon abgehalten, in einen nagelneuen Mercedes und in ein nagelneues Haus reinzurasen. Deshalb Pech für mich, Glück für alle anderen. Also es ist niemand zu Schaden gekommen, keine Gegenstände, keine Menschen, wobei da auch echt gerne Kinder spielen. Es ist ein Neubaugebiet. Das hätte passieren können. Ja, genau, hätte was passieren können. Also ich habe einen Totalschaden am Auto, aber bin auch die einzige Leiterin. Aber für einen Totalschaden muss das Auto doch richtig in Fahrt gekommen sein. Sonst das denke ich mir auch, aber es ist, ich habe schon mit Freundinnen darüber diskutiert, es kann eigentlich kaum mehr als 6 km/h gefahren sein. Aber es ist, der Kofferraum ließ sich kaum mehr öffnen, das war zwar bellt, also komplett so ein riesen Loch drin, sag ich mal. Die Heckscheibe ist natürlich komplett hin, also überall Glas, überall Splitter, hat man alles zusammenfegen müssen. Was war denn das für ein Auto? Ist das für ein Auto? Das ist ein Daihatsu Sirion. Ja, ein kleines. Womit ich gleich zum nächsten Punkt komme, dass man das Auto eigentlich kaum kennt und es dementsprechend eigentlich... schwierige Ersatzteile dafür. Ja, das ist wirklich, das kommt nicht oft vor, das Auto, in der Tat. So ist es. Ja. Also hast du es denn jetzt schon in der Kürze der Zeit schon von einem Fachmann angucken lassen, dass du sagst, das ist Totalschaden? Quatsch, also es war heute Abend erst. Es ist noch möglich, damit zu fahren. Es fährt noch, der Airbag ist noch nicht draußen. Mhm. Der Fachmann meines Vertrauens ist mein Papa, der kam und hat gesagt, fahren kannst du damit nicht mehr, die Achse ist verbogen. Ich habe für das Auto 4.000 Euro bezahlt, das heißt, das kann man eigentlich abzählen, dass mich die Reparatur frisst. Und ja. Ist das Auto für dich einfach ein Fortbewegungsmittel oder hängt da auch ein bisschen Herzblut im Auto? Natürlich, also es ist mein erstes Auto. Ja. Ich habe es nicht geschenkt bekommen, nicht gesponsert bekommen. Ich habe es mit meinem eigenen Geld bezahlt. Das ist natürlich mein Baby und das tut halt schon weh. Es ist verletzt. Ich weiß gar nicht, wie das, wie geht denn das jetzt? Welche Versicherung oder wer übernimmt das? Oder übernimmt es überhaupt jemand? Du bist Teilkasko versichert wahrscheinlich. Nee, ich bin leider nur Haftpflichtversichert. Ja. Einfach allein aus dem Grund, dass ich eben Fahranfänger bin. Ich habe, wie gesagt, seit jetzt 2 Jahren meinen Führerschein. Und da ist schon diese Haftpflichtversicherung unheimlich teuer. Also da liege ich bei ca. 1000 Euro im Jahr allein für die Haftpflichtversicherung. Ah, ja. Das heißt, bei mir an Casco einfach gar nicht erst zu denken. Das heißt, du musst den Schaden selbst bezahlen. Genau. Ich bleib drauf sitzen. Ah, das ist aber ärgerlich. Ich bin auch erstaunt über den Fahrleger. Ich habe das so gelernt, wenn man den Wagen abstellt, Gang rein, Handbremse und raus. Na, Leerlauf, Handbremse und raus. So habe ich es gelernt. Das ist ja verrückt. Also es ist für mich so drin, dass ich immer den Gang reinlege, wenn ich irgendwo halte. Das sagen mir aber auch alle, du Domian, das sagen mir alle. Aber das hat sich einfach in dieser Fahrschulzeit in mein Gehirn reingebrannt. Das ist so ein richtiges Hirntattoo, was mir sagt, Leerlauf, Handbremse, raus. Ich wundere mich über den Fahrlehrer. Wahrscheinlich ist das irgendeine neue Lernmethode, das so den Leuten beizubringen. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist irgendwie schon da für den Gang vielleicht oder keine Ahnung. Ja. Ah, jetzt musst du erstmal den Schock verwinden. Das ja, ist klar. Ja eigentlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber weißt du, da muss ich dir sagen, du bist natürlich im ersten Augenblick, denkst dir, scheiße, jetzt hast du verbockt, du musst eine Menge Geld hinblättern, du weißt jetzt nicht, wie dich fortbewegen, aber irgendwo war es trotzdem nur Blech, wenn ich so zurückdenke, weil ich habe gleich meine Eltern anrufen können, die zur Hilfe geeilt sind, die mir alles abgeklebt haben. Mein Freund hat mich getröstet, dann habe ich einen kleinen Aufruf an die Freundinnen gemacht. Die eine, die kam zu mir nach Hause, innerhalb von 2 Minuten stand die bei mir im Auto, hat mich getröstet, hat meine Wohnung aufgeräumt, während ich eigentlich so besinnungslos Löcher in die Luft gestarrt habe. Also ganz gute Nebeneffekte hat es natürlich gebracht. Und die andere ist sofort mit einer Flasche Wein zum Trösten angerannt gekommen. Ja, weißt du, wenn sowas passiert, muss man auch immer sich trösten mit dem, was noch hätte viel Schlimmeres passieren können. Wie ja, du gerade gesagt hast, es hätte ein Kind spielen können und wir wollen uns gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Nee, klar, so klar, ist wirklich es, Glück im Unglück. Es ist Blechschaden und du wirst, ich glaube, dein ganz das Leben lang immer jetzt demnächst einen Gang einlegen. Wenn du also vergiss den Gang, ich werde diese scheiß Handbremse einfach ziehen. Ja, das natürlich auch, ja. Liebe Anna, komm gut durch diesen Blechschaden, es wird sich schon alles irgendwie fügen. Ja, vielen Dank, dir noch spannende Anrufe. Dankeschön, tschüss, ciao. Ciao. Tschüss. Und wir machen sofort weiter mit Andreas zum Thema Autos. Andreas ist 41, guten Morgen Andreas. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Andreas, Autos. Ja, mein Auto hat mich für 21 Monate hinter schwedische Gardinen gebracht. Oh, warum? Ja, ich habe mein Auto angefangen zu tunen, tiefer zu legen, das übliche Schauspiel. Ich muss immer fragen, was für ein Typ, damit wir uns eine Vorstellung machen, was für eine Marke? Das war ein VW Polo 86C, Baujahr 93. Schön tief gelegt? Richtig, bis tief. Ja, okay. Und ja, damals, als ich angefangen habe, das Geld war irgendwo knapp. Man wollte aber irgendwo ein bisschen was hermachen und hat dann auf Teile zurückgegriffen, ja, die in Deutschland leider Gottes nicht zugelassen waren. Ach so. Ah. Auf Teile? Also, welche Teile? Wichtige Teile? Ja, natürlich die wichtige Teile. Tieferlegungssatz, anderes Lenkrad, andere Maschine. Die Maschine dann auch noch über ein Chip-Tuning zu bearbeiten und alles mit Sachen, die in Deutschland nicht zugelassen waren, sprich diese AWE nicht erfüllt haben, also allgemeine Betriebserlaubnis. Ja. Dann, die Teile kamen teilweise aus den USA, teilweise aus Polen und waren in Deutschland natürlich absolut verboten. Und du hast das dir selbst alles zurecht gebastelt, du kannst das? Jein. Teil habe ich selber gebastelt, einen Teil habe ich auch basteln lassen. Irgendwo hatte ich immer die Idee im Hinterkopf, das Auto eigentlich für eine Rennstrecke zu machen und vom Straßenverkehr abzumelden. Aber ja, der war eigentlich ganz normal, standardmäßig zugelassen. Und je mehr man daran verändert hat, hat es natürlich auch Spaß gemacht, damit rumzufahren. Ja. Wie lange bist du damit rumgefahren, bis man dich dann offensichtlich erwischt hat? Die erste Zeit ging das so über 3 Jahre hinweg, wo man noch fahren konnte, wo das noch nicht aufgefallen ist. Die letzten 2 Jahre, also insgesamt bin ich 5 Jahre mit dem Auto unterwegs gewesen, war es dann auffällig. Und irgendwann war dieses Auto natürlich auch bekannt. Sprich, die Polizei hat mich dann laufend angehalten, hat mir dann Mängelberichte geschrieben, hat mich dann zum TÜV gejagt und... Was hat aber denn dann letztendlich dazu geführt, dass du 21 Monate im Gefängnis warst? Ja, weil die Polizei hat mich ja halt auch laufend angehalten, diese Mängelberichte geschrieben und mich dann zum TÜV geschickt. Und das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich genau wusste, der TÜV nimmt mir das Ding nicht ab, weil ich ja diese allgemeine Betriebserlaubnis. Ach so, dann hat sich das so summiert. Richtig, das hat sich richtig hochgebaut und da wurde dann so viel draus, dass irgendwann der Punkt erreicht war, wo das Auto dann so bekannt war, dass ich selber so bekannt war. Da hat dann irgendwann ein Streifenwagen zugefasst und gesagt, so, und jetzt legen wir das Ding sofort still. Ich war dann 48 Stunden in Untersuchungshaft. Boah, das ist ja Wahnsinn. Da hast du aber hoch gepokert. Ja, sehr hoch. Viel zu hoch. Und das ist auch der Punkt, wo ich dem ersten Anrufer, ich glaube André hieß er, mal sagen muss, Junge, dein Auto, schön und gut. Dass das Mädel da hinten rein sich übergeben hat, auch schön und gut. Du hast aus einem Auto mit 300 PS irgendwo bei 700 PS aufgehört. Junge, irgendwo ist zu viel. Wie viel PS hatte dein Auto ursprünglich und wie viel hatte es zum Schluss? Original hat der Polo 86C 45 PS und zum Schluss hatte er knapp 400. Ach, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin ja nur auch, du bist ja ein großer Autofreund, aber da schrecke ich natürlich auch zusammen. Und vor allen Dingen bin ich ein Hasser der Raser. Und natürlich. Ich bin nie gerast mit dem Auto, das muss ich dazu sagen. Ich bin nie gerast mit dem Auto. Ich wollte einfach nur dieses Auto mal so umbauen, um mal zu sehen, was ist möglich. Was kann man aus einem aus einer Schuhschachtel wirklich mal machen? Dann hast du wirklich an einem Stück 21 Monate im Gefängnis gesessen. Richtig. Und das Auto danach wurde verschrottet, verkauft oder was? Der wurde dann beschlagnahmt. Der stand dann noch eine Zeit lang in Sachsen-Anhalt in einem Polizeimuseum, um Polizeischülern zu zeigen, was man machen kann. Das ist ja schon wieder kurios. Also du hast kein Geld dafür bekommen? Nein. Nein. Wie viel der Geld wurde beschlagnahmt. Vom Staat wurde der beschlagnahmt. Ja. Und soll mittlerweile verschrottet sein. Ob es stimmt, weiß ich auch nicht. Ich will auch mit diesem Fahrzeug nichts mehr zu tun haben. Ich bin mit dem Ding durch. Wie viel Geld hast du da reingebuttert damals? Im Lauf der Jahre, ich glaube 12.000, 15.000 Euro, Wahnsinn. Wenn ich das im Nachhinein zusammenrechne. Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt warst du 21. War der zum Schrottwert von, lass mich lügen, vielleicht ein Tausender gekauft. Verrückt, verrückt. So, 21 Monate hinter schwedischen Gardinen. Und wie ist der Autonarr Andreas dann aus dem Gefängnis rausgegangen? Wie hast du dich weiter Autos gegenüber verhalten? Verhalten? Das ist eine gute Frage. Ich selber fahre jetzt kein Auto mehr. Oh. Nein. Ich habe den Führerschein, den kann ich jederzeit wieder kriegen, wenn ich das will. Ich will es aber gar nicht. Wie hast du den abgegeben, den Führerschein? Oder musstest du den abgeben damals? Nee, den musste ich ja mit abgeben. Das war ja mit in der Strafe mit integriert, den musste ich mit abgeben. Und jetzt mittlerweile lebe ich in einer kleinen Stadt, mitten im Zentrum. Ich habe alles, was ich brauche, innerhalb von, ich sag mal, 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Alles, was ich Größeres brauche, kann ich mit dem Fahrrad erreichen. Ich will ja kein Auto mehr haben. Also ist der Autosplien, ist es weg? Ja. Kribbelt dich nicht, wenn du auf der Straße irgendein geiles Teil siehst, dass du denkst, wow, hätte ich auch gerne, würde ich gerne mitfahren? Ja, natürlich, das kribbelt schon irgendwo. Wie lange bist du aus dem Gefängnis jetzt raus? 3 Jahre. Ja. Na gut. Ja, also ja, es kann ja noch kommen. Es kribbelt in den Fingern. Ich habe auch immer wieder mal Lust irgendwo, aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile so kuriert, dass ich sagen muss, das hat gereicht. Ich meine, 21 Monate meines Lebens fehlen mir. Ja, das war schon heftig. Das stimmt. Andreas, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und wünsche noch viel Erfolg mit der weiteren Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich verfolge die Sendung schon viele, viele Jahre. Sehr nett von dir. Andreas, alles Gute. Tschüss. Ciao. Jo, tschüss. Tschüss. 1:40 Uhr haben wir. Merkt ihr was? Der Stuhl quietscht nicht mehr. Ich habe ihn nicht geölt. Irgendeine fleißige Hand im WDR hat ihn heute geölt. Er quietscht nicht mehr. Großartig. Ilan ist hier, 26. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Ilan. Hallo, Domian. Welche Geschichte erzählst du uns zum Thema Autos? Ja, und zwar geht's bei mir darum, dass ich vor circa 2 Jahren ungefähr war das, 2012, kurz vorm Sommer war das, ja, ein kleines Unfall hatte. Aber das kam halt jetzt von mir. Das war schon gezielt, sage ich mal. Es ging halt darum, dass ich meine Freundin, meine Verlobte sozusagen, mit einem anderen Typ erwischt habe, wie sie Sex hatten. Mhm. So. Und daraufhin habe ich halt, das war an einem Wochenende, spontan bin ich halt zu ihr nach Hause gegangen. Ich hatte ihr Schlüssel und sie wusste aber nicht, dass ich komme. Sie meinte zu mir, sie ist bei einer Cousine. Mhm. Und bin ich halt mal einfach nur so mal kontrollieren gegangen. Und ich war halt immer schon in der Beziehung ein bisschen misstrauisch. Bin ich halt reingegangen, habe ich gesehen, dass halt da irgendein Typ bei ihr im Bett liegt. So. Und danach bin ich halt erstmal ausgeflippt, so, hab mir den Typen gepackt, habe ich ihn halt grün und blau geschlagen. Und dann habe ich halt auch noch meine Verlobte geschlagen. Ja, und danach kam halt erstmal die Polizei ins Spiel und haben mich halt mitgenommen auf die Wache, erstmal in Gewahrsam und von meiner Verlobten halt Aussage genommen, von dem Typen Aussage etc. und. Mhm. Ja, und danach habe ich halt eine Anzeige erstmal bekommen. Ja. Und also meine Verlobte hat mich angezeigt. Und der Typ hat dich auch angezeigt? Der Typ hat mich auch angezeigt, ja. Selbstverständlich, weil ich habe den auch sehr... Wie sehr hast du den verletzt? Ja, also der hatte wirklich schon Nase gebrochen gehabt und ein blaues Auge hatte der. Und ja, aber das war so, halt... Soweit die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte war ja... Das war die Vorgeschichte jetzt und jetzt kommen wir zum Auto. Genau. Richtig, das war die Vorgeschichte. Mhm. Und genau, dann ging es halt darum, dass ich erstmal eine einstweilige Verfügung bekommen habe von ihr und wir uns da halt getrennt hatten. Mhm. Und ich habe mir aber halt immer geschworen, ich habe ihr das auch gesagt, so, wenn ich dich irgendwann mal erwischen sollte oder den Typen so, oder dass ich euch beide totschlagen werde, oder ist scheißegal, wenn ich euch auf der Straße sehen werde, werde ich euch überfahren. Ist mir scheißegal, habe ich ihr gesagt, immer und immer wieder. So, und dann kam es irgendwann mal, habe ich sie erwischt, so, aber auch nicht zufällig, so, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, informiert, über, ja, ein paar Leute, sag ich mal, die sie auch kennen, so, wann die rausgehen will, weil die Termin hat sie an dem Tag. So, da habe ich sie aber auch wieder mit dem Typen erwischt. So, standen die beide an der Ampel, ich mit dem Auto. Ja, und dann bin ich halt... Die standen aber, Moment, die standen im Auto an der Ampel oder als Fußgänger? Nee, als Fußgänger. Als Fußgänger. Und du hast die gesehen und du warst im Auto. Richtig, ich war im Auto und ich stand halt als drittes Auto quasi ungefähr vor denen und hab die dann halt gesehen. So, wie die gerade rübergegangen sind, ja, hab halt überholt, bin durchgebrettert. Hab den Typen, war halt eigentlich mein Ziel zu überfahren, so gesehen, aber hab den halt halt ein bisschen so geschliffen und ja, und dann hab ich den halt auch, das Arm ist von denen dann gebrochen gewesen. Was ist gebrochen? Das Arm von denen. Mhm. Und deine Ex-Freundin war nicht verletzt? Doch, die hatte halt eine Prellung. Mhm. Die hatte halt auch eine Prellung. Du hast die angefahren, bist du dann weitergefahren, hast Fahrerflucht begangen? Nee, ich bin dann ausgestiegen und hab dann noch weiter drauf auf den eingeschlagen. Boah, wie bist du denn drauf? Was bist du denn für ein brutaler Kerl? Bei mir waren da echt alle Drähte durch, also die sind wirklich alle durchgegangen, meine Drähte. Und dann, wie ging es weiter? Und dann habe ich ihn halt erstmal, wie gesagt, habe ich ihn noch zwei in den Bauch geschlagen, getreten. Und dann kam halt meine Ex noch auf mich drauf, an den Haaren gezogen und von wegen, lass den los. Ja, dann kamen noch die Zeugen raus, haben mich gepackt und. Ja, aber ich habe den halt, wie gesagt, noch... Ich hoffe, dass du dafür in den Knast gekommen bist. Ja, wie gesagt, da hatte ich Glück gehabt, Schwein gehabt, dass das halt nicht der Fall war. Die Polizei kam, ich habe halt eine Bewährungsstrafe bekommen. Wie schade. 2 Jahre und... wie schade. Ich finde, dass du dafür in den Knast gehörst. Ja. Wieland, ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Ja, du bist ja komplett außer Rand und Mantung, komplett durchgedreht. Ja, wie gesagt, ich wusste selber jetzt nicht, wie ich da handeln sollte. Und ich hatte halt, und ich muss dir ehrlich gestehen, Domian, ich habe immer noch Hass. Also wenn ich könnte, würde ich das heute nochmal machen. Also ich bereue das gar nicht. Boah, also ich finde es wirklich 6.000 Euro. Und wie gesagt, ich habe auch jetzt momentan meine Arbeit verloren. Ich habe hier im Burger King gearbeitet und auch die habe ich verloren, weil mein Kopf jetzt momentan nicht mehr richtig arbeitet deswegen. Ja, aber guck doch mal an, du, abgesehen davon, dass das komplett assi ist und ganz schlimm, was du da gemacht hast. Du hättest ja Menschen auch umbringen können, das willst du ja sogar. Ja, das war ja auch eigentlich Lass mich sagen, ja, wie schlimm genug. schadest du dir selbst ja auch. Du bist ja auch seit dieser Zeit, läufst du ja neben der Spur. Das heißt, du schadest nicht nur denen, sondern du schadest dir selbst auch noch massiv dadurch. Lass doch mal diese Sache los. Was ist denn das für ein albernes Gegockel? Deine Freundin hat einen anderen Typ. Nur gut, das passiert tausendmal auf der Welt. Mach einen Strich drunter. Such dir eine neue Freundin. Das ist doch völlig Banane, was du da machst. Wenn du wirklich diesen Menschen umgebracht hättest, na toll, dann sitzt du für Jahre im Gefängnis. Ist es das wert für dich? Ja, hast du auch recht, natürlich. Aber wie gesagt, sie war halt mit mir... Egal. Ich verstehe... gemacht, dass sie glücklich ist. Ilan, ich verstehe das, dass du in deiner Ehre gekränkt warst und verletzt warst. Das versteht jeder Mann. Aber jeder Mann muss auch so Eier in der Hose haben und zu sagen, ich kann jetzt an der Situation nichts mehr ändern, ich lasse die Alte laufen und gehe weg. Aber man macht doch nicht sowas, was du da gemacht hast. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, bei uns, wir sind halt auch Kurden und bei uns ist halt, geht da Ehre ganz vor und... Ja, aber komm, hör mir auf mit der Ehre. Wenn du, das Leben eines Menschen, egal wer es ist, zählt immer noch an erster Stelle. Und vor allen Dingen rede ich ja auch in deinem Sinne. Ich will ja auch, dass es dir gut geht. Und dir geht es nicht gut, wenn du so eine Scheiße da baust. Ja, natürlich. Habe ich doch recht, oder? Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe ja auch, noch ein bisschen was, also jetzt nicht mehr so extrem, aber ich hatte halt immer ein bisschen was Probleme auch noch mit Drogen gehabt und ich war halt jetzt auch fast 2 Jahre drogenabhängig bisschen und bin aber davon jetzt ein bisschen weggekommen, halt nur noch ab und zu mal ein bisschen was, um halt wegzukommen auf andere Gedanken, aber jetzt nicht mehr so, dass ich das unbedingt brauche. Ne? Ich möchte dir was vorschlagen und ich möchte dich bitten, das zumindest mal kurz anzunehmen. Ja. Das kann ja nicht schaden. Bitte sprich jetzt, wenn wir beide fertig sind hier, nochmal ein paar Worte mit meinem Psychologen. Ja. Er wird dir ein paar Sachen einfach mal an die Hand geben. Du musst keine Sorge haben, der bequatscht dich nicht. Der erklärt dir einfach ein paar Sachen und dann kannst du entscheiden, was du damit machst. Ja. Okay? Ja, ich würde auch gerne Hilfe annehmen, weil das ist einfach der Hass in mir, Domian, der momentan drin ist, dass ich mir so sehr gehofft habe, weil ich habe auch momentan keinen Kontakt mehr zu ihr, weil die eine einstweilige Verfügung geholt hat. Ja. Ich habe nicht mehr ihre Nummer, ich kann mich nicht mehr ihr nähern. So, da hoffe ich wenigstens, dass sie vielleicht die Sendung mal zufällig zuschauen und damit sie weiß, wie sehr ich sie eigentlich hasse und den Typen auch. Nein. Weißt du, wo du hinkommen musst? Du musst da hinkommen, dass dir diese Frau egal wird. Solange du diese Frau hasst, bist du auch mit dem Fall beschäftigt. Du musst einen Weg finden, von dem Hass wegzukommen, weil der Hass zerstört dich. So, und jetzt bitte ich dich sehr, Ilan. Das geht so, du legst jetzt auf und dann wird dich mein Psychologe anrufen und der wird dir da einige Sachen erklären, wie man das schaffen könnte. Ja, alles klar. Okay? Okay, Domian. So machen wir es. Du legst auf und ich wünsche alles Gute. Alles klar, danke sehr, Domian. Sehr gerne, tschüss. Guten Abend, Domian. Puh. Ursula ist hier. Ursula ist 61. Guten Morgen. Hallo Ursula. Einen wunderschönen guten Abend, Domian. Du hörst mich. Ich freue mich, dass ich immer sehe. Ich gucke dich jede Nacht an. Das freut mich sehr, hallo. Und vor allen Dingen vermisse ich immer, wenn du so lange Pausen machst. Also, ja, du tust mir gut. Das freut mich sehr. Und ich freue mich, tust mir sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist und du willst uns was zum Thema Autos erzählen. Ja, mein Sohn ist 95 um 1 Uhr bei mir zu Hause weggegangen. Und ich stand auf der Auto, also stand auf dem Balkon, ich hatte Blaulicht, Sirenen, alles gehört, Feuerwehr hatte ich gehört bei uns, also auch rausfahren. Mhm. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass mein Sohn das war. Also der ist weggegangen bei dir und dann hast du die Blaulichter gesehen und die Sirenen gehört. Und da ist ein Unfall passiert. Ja. Und morgens um 7 Uhr kam dann ein Cousin von Kaisersesch, der ist bei der Autobahnpolizei. Mhm. Und sagte zu mir, Ursula, es ist was Schlimmes passiert. Und ich ihn dann gesehen habe, wie er da gestanden hat. Er konnte nicht richtig mehr sprechen, hat mich in den Arm geholt und sagt, dein Sohn ist tot. Hatte dein Sohn einen schweren Autounfall? Und ich denke immer jedes Mal, wenn ich solche Unfälle im Fernsehen sehe, denke ich immer, hoffentlich ist nicht so viel passiert. Mhm. Aber die Eltern, die Kinder verlieren, da geht man durch die Hölle, Domian. Mhm. Und Wie alt? Das ist jetzt schon 19 Jahre her, mein Sohn war 25. Mhm. Es ist 19 Jahre her und dennoch ist es ganz nah in deinem Herzen. Und immer noch. Ich habe schon 2 Mordversuche hinter mir und ich kann nachts nicht schlafen. Lebst du alleine? Ja, ich hatte einen Bekannten, der ist aus Solingen, aber der tut mir auch nicht gut. Der macht mich immer fertig, tut mir Sachen unterstellen. Ich war schon etliche Male in Andernach in der Psychiatrie und man geht durch die Hölle. Ursula, und Domian, ich möchte mich noch bei dir entschuldigen. Ich habe damals so viele Tabletten zu mir genommen und da habe ich Scheiße gebaut. Ich habe angerufen, dass meine 2 Kinder umgebracht sind, die wurden, aber das war nicht so. Und das tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Ich würde das gerne wieder rückgängig machen. Ja gut, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, da müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Ja, trotzdem, aber ich habe Scheiße gebaut. Ich habe so starke Tabletten gekriegt und da habe ich mich da rein so versteigert, wenn ich so meinen Sohn vermisst habe. Ursula, was ist denn damals eigentlich genau passiert? Was war das für ein Unfall? Also ich hatte mich ja dann erkundigt, wie ich einigermaßen wieder fit war. Da bin ich dann nach Main gefahren. Ich bin zur Gaststätte gegangen. Ich habe auch erfahren, dass der Taxifahrer ist. Und dann habe ich überall mich erkundigt, wie viel die getrunken haben. Und dann haben die eine Wette abgeschlossen und haben gesagt, ich wette, dass wir in 40 Minuten in Koblenz sind. Aha, und das also ein Autorennen, ein illegales Autorennen quasi. Sie haben Rennen, die machen, sind alle 3 als Geisterfahrer auf die Autobahn. Aber dein Sohn hat das Rennen nicht mitgemacht. Nein, mein Sohn war hier auf dem Weg zur Arbeit. Der war Opfer von diesem Autorennen. Ja, ja. Und ich sag jedes Mal, wenn ich sowas sehe, also wenn war denn ein Geisterfahrer und er war dann sofort dadurch tot? Nee, der Geisterfahrer war nicht tot. Nein, aber aber durch den Geisterfahrer ist das dann passiert. Ja. Wie bist du denn damals, bist du denn damals in den ersten Tagen und Wochen damit umgegangen? Ganz schlimm. Ich konnte nichts essen. Ich fing an mit Alkohol. Ich habe sämtliche Tabletten, die ich gefunden habe, habe ich immer gefressen. Ich habe manchmal am Tag 5-6 Liter Cola getrunken. Ich konnte nicht immer bei meinen Schwestern gehen. Meine Schwester kann bis heute noch nicht an das Grab gehen. Wie war das denn damals, der Vater deines Sohnes, wo war der, als das passiert ist? Der hat sich 2002, also mein Enkel ist 92 geboren und da wollte mein Sohn mit mir dahin fahren und ihm das ausrichten und dann haben wir erfahren, dass er sich am Lacher See umgebracht hat. Achso, der Vater deines Sohnes lebte gar nicht mehr? Der lebt nicht mehr, nein. Ja, dann war ich dann knapp 10 Jahre ohne Mann und dann habe ich einen Mann kennengelernt, das war der Albtraum, Alkohol, Schläge. Meine Kinder sind misshandelt geworden, mein Enkel ist misshandelt geworden. Ich habe 2001 einen schweren Motorradunfall, da hatte ich ein Jahr im BWZ, 2 Jahre in Frankfurt in der Berufsgenossenschaftsklinik und dann habe ich erfahren, dass das ganze Vermögen, was ich auf dem Konto hatte, das war über eine 500.000, hat er innerhalb von 3 Jahren mit 2 verschiedenen Frauen auf den Kopf gehauen. Also du bist da kommt ja unglaublich viel zusammen, was da passiert ist in deinem Leben. Und deswegen sage ich ja, wenn ich den Domian sehe, der tut mir so gut. Und der Mann, ich denke manchmal auch, wenn er sich anhören muss oder wird er so beschimpft und so beleidigt von anderen Menschen. Er tut doch nur den Leuten gut. Er will doch nur den Menschen helfen. Ja. Und dann denke ich auch, wie tut der Domian, wenn er dann Schluss macht und sagt, jetzt ist die Sendung zu Ende. Dann denke ich auch, wie geht der Mann jetzt nach Hause? Wie tut er das verarbeiten? Ja. Das muss man auch verarbeiten. Und also, ich sage, der Domian ist ja für uns Menschen da, um uns zu helfen, für uns da zu sein, für Tipps zu geben. Mir tut das total leid, dass nach so langer Zeit du noch so leidest und dass es dir so schlecht geht. Ja. Alle Menschen haben absolut... Aber ich hab einen kleinen Hund und da war ich vor 14 Tagen mit dem Hund beim Arzt und hat er mir gesagt, er hätte Krebs unterm Bauch und dann bin ich hingegangen. Ich habe im Monat 200 Euro nur für zu leben. Und dann bin ich hingegangen, dann habe ich den Hund trotzdem operieren lassen. Ich habe 150 Euro, habe ich dann von meinem Sohn gekriegt. Ja, ich möchte den Rest durch abbezahlt. Also du hast doch noch andere Kinder. Bitte? Du hast auch noch weitere Kinder. Ich habe noch einen Sohn, der ist jetzt bei der Security-Firma. Und so, liebe Ursula. Am Freitag vor 8 Tagen hat er auch Und ganz, ich hab gedacht, meine Schwester ruft mich an und er sagte, der war auf der Autobahn und er ist im unterwegs im Blinddarmee platzt und dann musste er Notarzt im Krankenhaus. Okay. Aber er lebt. Er lebt. So, liebe Ursa, du bist so aufgewühlt, dass ich ganz, ganz, ganz dringend möchte, dass wir in Ruhe, ganz in Ruhe mit dir im Hintergrund sprechen möchten, weil das ist jetzt auch sehr aufregend und aufwühlend für dich, wahrscheinlich auch, weil du wieder an die Zeit von damals denkst. Deswegen möchte ich dich herzlich bitten, aufzulegen und dann melden wir uns gleich wieder bei dir und dann haben wir wirklich viel Zeit für dich und werden uns um dich kümmern. Einverstanden? Darf ich dem Domian noch gerade einen Spruch sagen? Bitte. Also, ich sag mir so, das hat mein Enkel immer zu mir gesagt, Oma, manchmal sind unsere Hände wie eine Kette. Sie fassen andere an und wir sind nicht mehr alleine. Und der Spruch, der tut mehr gut. Ja. Und wenn jeder Mensch hingehen würde und würde dem anderen die Hand reichen und dem nächsten die Hand reichen, wäre das Leben nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Das ist ja nett, dass du das so sagst und ich danke dir von Herzen und jetzt melden wir uns gleich, okay? Ja. Okay. Alles Liebe und viel Kraft. Ich wünsche dir eine schöne Osterzeit jetzt, eine schöne Ferien. Dankeschön, Ursula. Und dass er wieder schnell wieder am Fernseher ist. Dankeschön. Und wir melden uns gleich bei dir. Tschüss. Und ciao. Tschüss. Und hier ist Tanja. Tanja ist 27. Guten Morgen, Tanja. Hallo, grüß dich, Jürgen. Hallo, Tanja. Auch noch zum Thema Autos. Genau, eine kleine, feine Geschichte noch zum Schluss. Mhm. Und es geht darum, ich habe einen Opel Corsa. Mhm. Der ist schon ziemlich alt. Ich glaube, Baujahr 95 oder so. Und ich habe den von meinem Großonkel vererbt bekommen. Mhm. Und ich durfte mit dem Auto auch schon vorher fahren. Also ich habe damit auch meine ersten Fahrversuche gemacht, wie ich dann 18 war. Und mein Großonkel hat mich damit immer schon ein bisschen auf dem Parkplatz fahren lassen. Und ich hänge auch sehr an dem Auto. Und ich würde es auch niemals im Leben hergeben, wenn es nicht sein muss. Mhm. Solange es noch fährt, fahre ich damit. Und da ist mir Folgendes passiert. Und zwar fahre ich meistens lange Strecken und fahre auf so einer Landstraße, wollte meine Mutter besuchen und hatte vor mir einen LKW. Und wie es halt so ist, versucht man irgendwann diesen LKW zu überholen. Mhm. Und mit so einem kleinen Opel Corsa, ich glaube, der hat 45 PS oder so. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, dann an diesem LKW vorbeizukommen, aber es gab dann eine Strecke, wo es ziemlich geradeaus ging. Und da habe ich mich dann einfach getraut und wollte dieses Ding überholen. Mhm. Was ich aber nicht gesehen habe, was mir dann schlagartig bewusst geworden ist, dass dieser LKW ziemlich lang war. Der hatte nämlich so Holzstämme geladen. Mhm, ja, die sind lang. Und es waren praktisch vorne die Fahrerkabine, der LKW und dann zwei Anhänger mit Holz, also zwei so Riesendinger. Und ich war am Überholen von dem LKW und gib Gas. Denk mir, du kommst an diesem Ding nicht vorbei, Auto, gib Gas, fahr zu. Und funktioniert halt nicht. Und dann, Schock, kommt mir ein LKW entgegen um die Kurve. Oder? Genau. Anderer LKW auf der Gegenfahrbahn. Und ich hatte aber keine Chance mehr, irgendwie abzubremsen und hinter den reinzufahren, weil dieser LKW mir doch ziemlich schnell entgegengekommen ist. Mhm. Und ich hatte in dem Augenblick wirklich Todesangst, muss ich sagen. Also da siehst du dein Leben so an dir vorbeilaufen. Absolut, absolut. Wie ist die Sache ausgegangen? Es war dann so, dass ich dann wirklich Gas gegeben habe. Das war die einzige Möglichkeit, die mir geblieben ist. Ich war erst wirklich richtig im Schockzustand und habe mir dann aber gedacht, was machst du jetzt, um Gottes Willen? Und dann war es wirklich so, wie wenn mein Großonkel, der ist mittlerweile verstorben letztes Jahr. Tanja, mach's kurz, wir haben nicht mehr lange Zeit. Was ist passiert? Also es war wie wenn der mir seine Hände auf die Schultern legen würde und sagen würde, Mädchen, gib Gas. Und das habe ich dann auch gemacht und habe es wirklich geschafft. Die letzten Meter, drei Meter vor Ende. Wow. Vorne reinzufahren. Dann hat also der große Onkel hat dich gerettet. Genau, also das hatte ich wirklich so ein Gefühl und deswegen fühle ich mich in dem Auto auch wahnsinnig sicher und würde es nicht hergeben, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das kann ich gut. Wirklich das Gefühl hatte, dass er mich beschützt hat. Das kann ich sehr gut verstehen. Was für eine schöne Geschichte noch zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Tanja, dass du sie uns erzählt hast. Alles Gute und viel Spaß in deinem Opel weiterhin. Tschüss. Danke dir auch. Ciao. Alles Gute. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.